Hi and good morning. Hallo, guten Morgen. What an incredible, wonderful life Paul lived with such great people serving together with him. Welch ein unglaubliches, wundervolles Leben hat Paulus gelebt. Solche großartigen Menschen, die mit ihm zusammen dienten. That guy Epaphras was quite a fellow. Dieser Epaphras war ein toller Kerl. Look, it says that Epaphras has such great zeal and passion for you. Es heißt, Epaphras hat einen so großen Eifer und eine so große Leidenschaft für euch. And for those who are from Laodicea and from Hierapolis. Und für die aus Laodicea und aus Hierapolis. That guy must have had a big heart. Dieser Mann muss ein großes Herz gehabt haben. And he had zeal and passion and he always wanted them to come to maturity. Er hatte Eifer und Leidenschaft und wollte immer, dass sie zur Reife kommen. You know, you think that that's already a big team that he had, but he had more. Denkst du, das war schon ein großes Team, das Paulus hatte? Es war noch größer. No, the very fact that he mentions them all by name means that they must have had a very close, intimate relationship. Allein die Tatsache, dass er sie alle namentlich erwähnt, bedeutet, dass sie eine sehr enge und innige Beziehung gehabt haben müssen. And Luke, the beloved physician. Und Lukas, der geliebte Arzt. So there was Paul doing signs, wonders and miracles, healing all the sick, but he had a beloved doctor with him too. Da ist also Paulus, der Zeichen und Wunder tut und alle Kranken heilt. Und er hat auch noch einen geliebten Arzt dabei. And that he sends his warm greetings. Und er lässt euch herzlich grüßen. And now he mentions Demas. Nun erwähnt er Demas. Is Demas the guy who's loved the world and forsaken Paul? Ist Demas derjenige, der die Welt geliebt und Paulus verlassen hat? Well, we don't know. Wir wissen es nicht. But one thing we know that at this point he was a beloved companion of Paul. Wir wissen nur, dass er zu diesem Zeitpunkt ein geliebter Begleiter von Paulus war. Look, and now Paul wants them to greet all of the believers in Laodicea. Schau, Paulus will, dass sie alle Gläubigen in Laodicea grüßen. Very interesting. Das ist sehr interessant. He did not say, and please also greet all of the believers of the First Baptist Church in Laodicea. Er sagt nicht, und bitte grüßt auch alle Gläubigen der ersten Baptistengemeinde in Laodicea. Please greet all of the members of the Assemblies of God in Laodicea. Bitte grüßt alle Mitglieder der Gemeinde Gottes in Laodicea. He just simply said all the believers. Er sagte einfach nur alle Gläubigen. You see, the early church had a clear understanding that the moment you're in Christ, you're part of the only church there exists, the Church of Jesus Christ. Du siehst, die Urgemeinde hatte ein klares Verständnis davon, dass du in dem Moment, in dem du in Christus bist, ein Teil der einzigen Gemeinde wirst, die existiert. Die Gemeinde Jesu Christi. So their understanding is very clear. In Laodicea, there is only one church. Deshalb ist ihr Verständnis also ganz klar. In Laodicea gibt es nur eine Gemeinde. And I want all of those to be greeted because we all belong to the same body. Ich möchte, dass alle gegrüßt werden, denn wir gehören alle zu demselben Leib. They had such a beautiful and clear understanding of what the church is all about. Sie hatten ein so schönes und klares Verständnis davon, was die Gemeinde ausmacht. We all serve together in the kingdom of God. Wir dienen alle gemeinsam im Reich Gottes. We're all serving to spread the gospel of the finished work of the cross. Wir dienen alle, um das Evangelium vom vollbrachten Werk des Kreuzes zu verbreiten. And then he mentions his companions who had such a zeal and passion for the church. Dann erwähnt er seine Gefährten, die solch einen Eifer und eine Leidenschaft für die Gemeinde hatten. Not for their particular denomination, but for all of the brothers and sisters. Nicht für ihre bestimmte Denomination, sondern für alle Brüder und Schwestern. And then look. Und nun schau. Give my greetings to all the believers in Laodicea and pray for dear Nymphas and the church that gathers in her home. Grüßt alle Gläubigen in Laodicea und betet für die liebe Nympha und die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt. The church gathered where? Wo ist die Gemeinde versammelt? In the home. In ihrem Haus. You know, the church in the first about 300 years only met in home. Die Christen in den ersten 300 Jahren trafen sich nur in ihren Häusern. In Jerusalem we had an exception where they also listened to the apostles in the temple, but that was not the norm. In Jerusalem gab es eine Ausnahme, wo sie den Aposteln auch im Tempel zuhörten. Doch das war nicht die Regel. But it's beautiful as Paul comes to the conclusion of his letters, how his heart is so connected connected to people. Wenn Paulus zum Schluss seine Briefe kommt, ist es schön zu sehen, wie sehr sein Herz mit den Menschen verbunden ist. He remembers their names. Er erinnert sich an ihre Namen. And I guarantee you, he did not remember the name because he had programmed them in his cell phone. Und ich versichere dir, er hat sich die Namen nicht gemerkt, weil sie im Handy gespeichert waren. Because he remembered the names because they were written on his heart. Er merkte sich die Namen, weil sie auf sein Herz geschrieben waren. You know, it shows that the church is people and people is the most important thing. Das zeigt, dass eine Gemeinde aus Menschen besteht und Menschen das Wichtigste sind. Always remind yourself there's nothing more important to God than people. Denke immer daran, für Gott gibt es nichts Wichtigeres als Menschen. People are more important to God than your structure. Menschen sind Gott wichtiger als deine Struktur. People are more important to God than your ministry. Menschen sind Gott wichtiger als dein Dienst. People are more important to God than your success. Menschen sind Gott wichtiger als dein Erfolg. People is what is in the heart of God. Menschen sind es, die Gott am Herzen liegen. It's for people that Jesus died. Für die Menschen ist Jesus gestorben. Jesus never died so that anybody could have a ministry. Jesus ist nie gestorben, damit irgendjemand einen Dienst haben kann. He died so that people could come out of the kingdom of darkness and be transferred to the kingdom of love. Er starb, damit die Menschen aus dem Reich der Finsternis herauskommen und in das Reich der Liebe versetzt werden. And here we see that to Paul the church was not just another institution of lots of people that we write a letter to. Und hier sehen wir, für Paulus war die Gemeinde nicht einfach eine weitere Institution mit vielen Menschen, an die man einen Brief schreibt. It was made up of people that were precious to his heart because they're precious to God. Sie bestand aus Menschen, die für sein Herz wertvoll waren, weil sie für Gott wertvoll sind. So let me ask a question. Ich möchte dir also eine Frage stellen. In everything that you do in your life, what's the priority, people or anything else? Bei allem, was du in deinem Leben tust, was hat Vorrang? Sind es die Menschen oder etwas anderes? See, the Bible tells us that if you say you love God but don't love your brother, you're a liar. Die Bibel sagt uns, wenn du behauptest, dass du Gott liebst, aber deinen Bruder nicht liebst, bist du ein Lügner. Why? Warum das? Because people is in the heart of God. Weil Menschen Gott am Herzen liegen. It's just like saying to me, Reinhard, I really, really, really love you. Das ist so, als würde man zu mir sagen, Reinhard, ich liebe dich wirklich, ja wirklich. But you know, I can't stand Debbie. Aber weißt du, ich kann Debbie nicht ausstehen. Do you really think I even want your love if you can't stand my wife? Glaubst du wirklich, ich will deine Liebe, wenn du meine Frau nicht leiden kannst? My wife and me are one. We are one flesh. Meine Frau und ich sind eins. Wir sind ein Fleisch. And that's what people do. People say, God, I love you, I love you, I love you, but they don't love the church. So ist es mit den Menschen. Sie sagen, Gott, ich liebe dich, aber die Gemeinde liebe ich nicht. We must understand that the church is people and people is in the center of the heart, are in the center of the heart of God. Wir müssen verstehen, dass die Gemeinde aus Menschen besteht und Menschen sind im Mittelpunkt von Gottes Herz. And Paul showed it. It was not just a church, a building, a denomination, it was people. Und das hat Paulus gezeigt. Es ging ihm nicht um eine Kirche, ein Gebäude, eine Konfession. Es ging um Menschen. May the true church of Jesus Christ rise up off the dust. Möge sich die wahre Gemeinde Jesu Christi aus dem Staub erheben. And show that people is what matters. Und zeigen, dass nur die Menschen zählen. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.